sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Februar geht es um EU-Europas demütigendes Dilemma in Mali, türkische Militäroperationen in Nordsyrien und Irak und die ignorierte Armut bei uns. Unser erster Artikel ist von der Informationsstelle Militarisierung aus Zypern, die Forschung zur Militarisierung der Politik betreibt und in diesem Artikel die Situation nach 10 Jahren UN- und EU-Intervention in Mali beleuchtet. EU-Europas demütigendes Dilemma in Mali. Im Januar 2016 wurde das Mandat zur deutschen Beteiligung an der UN-Mission MINUSMA durch den Bundestag von 150 auf 650 Kräfte erhöht. Bereits im folgenden Jahr erfolgte eine weitere Aufstockung auf 1000. Aktuell sind es 1100. Hinzu kommen aktuell bis zu 600 deutsche Kräfte im Rahmen der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali sowie höchstwahrscheinlich nicht mandatierte Einsätze von Spezialkräften. Es lohnt sich, die damaligen Debatten im Bundestag noch einmal nachzulesen. Nils Ahnen von der SPD etwa behauptete dort, es gehe bei diesem Engagement um den Versöhnungsprozess in Mali, aber es geht dabei ebenso um eine wirtschaftliche und eine politische Stabilisierung der gesamten Sahelregion. Zudem sprach er, wie viele andere Abgeordnete, vom Schutz der Bevölkerung. Elisabeth Motschmann von der Unionsfraktion zum Beispiel meinte, wir wollen die Menschen in Mali dort schützen und ihnen die Chance auf ein friedliches Leben geben. In der Debatte war zugleich viel von Solidarität die Rede, unter anderem von Solidarität mit den Vereinten Nationen, mit Frankreich, mit den Niederlanden. Zum Auftakt der Debatte hatte auch die damalige Verteidigungsministerin und heutige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zunächst wortgewaltig humanitäre Argumente ins Feld geführt und dann darauf hingewiesen, dass der Einsatz auch unseren eigenen Sicherheitsinteressen hilft, weil er den Terror eindämmt. Aber auch deshalb, weil Mali ein entscheidendes Herkunfts- und Transitland bei Fluchtbewegungen ist. Das populistische und zumindest in Teilen unwahre Argument der Migrationsbekämpfung spielte in der Argumentation der Befürworterinnen insgesamt eine wichtige Rolle, wie auch der Kampf gegen den Terrorismus. Von der Leyen, die Terroristen zu bekämpfen, heißt deshalb, ihnen mit Waffengewalt entgegenzutreten und ihnen auch den Nährboden zu entziehen. In ihrer ethischen Begründung hatte Motschmann später klargestellt, dass der Einsatz deutscher Streitkräfte dem Prinzip der Ultima Ratio entspreche, dass er also das letzte Mittel darstelle, das zur Erreichung der genannten Ziele zur Verfügung stünde. Das Potpourri der angeführten Ziele ist für Auslandseinsätze so typisch wie fragwürdig. Versöhnung und Schutz der Zivilbevölkerung, Terror- und Migrationsbekämpfung, Solidarität mit Frankreich und der UN und implizit natürlich eine stärkere Stellung Deutschlands in der Welt. All das soll mit einem Mittel erreicht werden, das noch dazu das einzige, das letzte Mittel ist, der Einsatz von Streitkräften. Dabei sind die bis zu 1700 deutschen Kräfte in Relation zu setzen zu den riesigen und teilweise schlecht erschlossenen Flächen Malis und der Region, zu den komplexen Problemen einschließlich Landkonflikten, Vertreibung, Hunger und den Folgen des Klimawandels, Religions- und Generationskonflikten und so weiter. Diese Relation verändert sich auch dann nicht qualitativ, wenn man die knapp 6000 für den Kampfeinsatz vorgesehenen Kräfte der französischen Operation Barkhane und der EU-Taskforce Takuba hinzuzählt, oder die fast 15.000 Kräfte der UN-Truppe MINUSMA, welche die flächendeckende militärische Infrastruktur stellen. Dies gilt selbst unter der Annahme, dass sie alle dieselben Interessen, und zwar die oben genannten, verfolgen. Zum Vergleich: Deutschland unterhält aktuell mit einem knappen Drittel der Gesamtfläche Malis gut 170.000 Soldatinnen und Soldaten zur Verteidigung und über 300.000 Angehörige der Polizeien mit einer besseren technischen Ausrüstung, Bezahlung und Qualifikation und in weitgehender Abwesenheit bewaffneter Konflikte. Das soll nicht unterstellen, dass es mit 10 oder 100 Mal mehr bewaffneten Kräften möglich wäre, die adressierten Probleme zu lösen, sondern die Logik vorführen, die angeblich der Entsendung von 1700 Soldatinnen und Soldaten nach Mali zugrunde liegt. Andersherum gefragt: Wenn es 1700 Deutsche oder gut 20.000 internationale bewaffnete Kräfte in Mali und der ganzen Region richten sollen, wozu brauchen wir dann 100.000 in Deutschland? Welche Logik liegt also der Entsendung von 1700 Kräften nach Mali tatsächlich zugrunde? Geht es darum, ein weiteres deutsches Fähnchen auf einer Karte des afrikanischen Kontinents abzubilden, dadurch die deutsche Führungsrolle innerhalb der EU zu untermauern und damit auch Ressourcen und Zugang zu Märkten zu sichern? Geht es für manche auch darum, angesichts einer humanitären Notlage Handlungsfähigkeit zu suggerieren und anderen darum Geschäfte zu machen? Wahrscheinlich ist das alles wahr. Das all diesen genannten Zielen zugrunde liegende Prinzip, die Hebelwirkung einer Intervention mit einigen hundert oder tausend Kräften, besteht darin, eine amtierende oder eingesetzte Regierung zu stabilisieren, indem man ihr die Souveränität verleiht, ihrer Stationierung zuzustimmen. Dies hat eine lange Geschichte. Jüngere Beispiele reichen von der Stationierung von zunächst knapp 5.000 Kräften im Rahmen der ISAF zur Sicherung der zuvor auf dem Bonner Petersberg eingesetzten Interimsregierung für Afghanistan, über Somalia und Libyen. Hier erfolgte die Stützung der jeweils äußerst prekären und nicht demokratisch gewählten Regierung sogar zunächst ohne Boots on the ground. Dadurch, dass man sich von ihnen Marinemissionen in ihren Küstengewässern erlauben ließ. Zu dieser Geschichte gehört auch viele westafrikanische Staaten, darunter Mali, die französische Intervention Serval Anfang 2013, welche die Kaskade internationaler, westlich dominierter Truppenstationierung einleitete, erfolgte auf Einladung einer aus einem Putsch hervorgegangenen Regierung. Es folgten Wahlen, die nicht wirklich demokratisch waren, aber Regierungen hervorbrachten, welche einerseits die westliche Truppenpräsenz legitimierten und zugleich, Überraschung, als korrupt wahrgenommen wurden. Es folgten Putsche in Mali selbst und im Tschad, beziehungsweise die Übernahme durch den Generalstab und die Einsetzung des Sohnes des verstorbenen Präsidenten, welche die EU und Deutschland kaum bis mäßig kritisierten und sanktionierten, weil beide die westliche Stationierung militärische Unterstützung weiterhin begrüßten. Die Bundeswehr bildete weiter die malische Armee aus, lieferte ihr im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative Ausrüstung und baute die militärische Infrastruktur aus. Auch die EU hielt an ihren Ausbildungsmissionen für die malische Armee EUTM und robuste Polizeikräfte EUCAP Sahel Mali fest. Der Ton zwischen Berlin, Brüssel, Paris und Bamako wurde jedoch in dem Moment deutlich schärfer, als die malische Putschregierung Ende 2021 ihre so gewonnene Souveränität auch nutzte, um russische Kräfte einzuladen, sie zu stützen, auszubilden und dem Land den Terror zu bekämpfen. Vor allem Frankreich zeigte sich erbost, drohte mit dem Abzug seiner Truppen und leitete tatsächlich deren Reduzierung ein. Kurz darauf gab die malische Putschregierung bekannt, dass sie die international geforderten, aber äußerst unrealistisch auf Februar 2022 terminierten Wahlen um bis zu 5 Jahre verschieben würde. Daraufhin erließ die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS mit Unterstützung aus der EU scharfe Sanktionen gegen Mali. Auch die deutsche Außenpolitik zeigte sich deutlich konfrontativer. Viel mehr als ihrerseits über den Abzug oder die Reduzierung der deutschen Truppen in Mali zu diskutieren, blieb ihr aber nicht übrig. Hier zeigt sich die Kehrseite davon, bei der Einflussnahme bzw. Stabilisierung primär auf die militärische Karte zu setzen. Abzug dieses letzten Mittels und die Einstellung ihrer militärischen Unterstützung haben EU und Bundesregierung schlicht nicht anzubieten. Selbst diese Drohung erweist sich jedoch dadurch als hohl, dass mit Russland ein globaler Rivale bereitsteht, der nur zu gerne die Rolle übernimmt, die zuvor Frankreich, Deutschland und die EU gespielt hatten. In jenen Teil der malischen Bevölkerung, die gelegentlich auch hierzulande wahrgenommen werden, kommt das sogar ganz gut an. Diese hatten zunächst nach 2013 große Erwartungen in die französisch-europäische Truppenpräsenz gelegt, die sich durchaus mit den einführend zitierten Versprechungen im Bundestag deckten, aber grandios enttäuscht wurden. Die Unsicherheit und auch ökonomische Misere im Land hat seitdem kontinuierlich und dramatisch zugenommen. Die enttäuschten Erwartungen schlugen zunehmend in Wut auf die ehemalige Kolonialmacht Frankreich um, was sicherlich von entsprechenden Informationskampagnen aus Russland unterstützt wurde. Wie wenig Drohpotenzial ein europäischer Rückzug birgt, wurde deutlich, als kaum die ersten russischen Kräfte eingetroffen waren. Die bislang vom Westen unterstützte malische Putschregierung nutzte ihre Souveränitätsrechte, um unter anderem Flugbewegungen der MINUSMA einzuschränken und EU-Spezialkräfte auszuweisen. Ein deutscher Militärtransporter A400M aus Wunstorf mit 75 Soldatinnen an Bord erhielt keine Überflugsgenehmigung nach Niger und musste auf den Kanaren landen. Dänische Spezialkräfte der Taskforce Takuba wurden zur Ausreise aufgefordert, weil kein Vertrag über ihre Rechte und Pflichten als bewaffnete ausländische Kräfte vorliegen. So ein Abkommen macht durchaus Sinn, wenn quasi täglich bewaffnete Kräfte aus anderen Staaten mit Waffen und Munition ein- und ausreisen, Menschen erschießen, festnehmen und verhören dürfen, ohne nach lokal geltendem Recht dafür strafbar zu sein. Dass nun aber eine afrikanische Regierung gegenüber europäischen Staaten darauf beharrt und keine schnelle, unbürokratische Lösung anbietet, ist Ausdruck eines Souveränitätsverständnisses, das der vermeintlich um Stabilität besorgten EU nicht schmeckt. Es ist ein spektakuläres Dilemma, in dem EU, Frankreich und die Bundesregierung nun stecken. Sie haben die Wahl, entweder weiter eine Putschregierung zu unterstützen, die sie jedoch nicht kontrollieren können und die sich stärker an Russland orientiert, oder abzuziehen und Russland völlig das Feld zu überlassen. Letzteres wäre an Dramatik kaum zu überbieten. Dass Frankreich seine über Jahrzehnte aufrechterhaltene Vormachtstellung in der Region von heute auf morgen einbüßt, war bis vor kurzem kaum denkbar. Auch für die um Weltgeltung bemühte EU wäre der Rückschlag enorm, hatte sie den Sahel doch als natürlichen Hinterhof wahrgenommen und nirgendwo sonst so umfangreiche Strategien zur Stabilisierung konzipiert und exekutiert. Wie es aktuell aussieht, könnte eben das dazu führen, dass Russland geradezu handstreichartig mit einigen hundert bewaffneten Kräften und begleitenden Informationskampagnen im vermeintlichen Hinterhof Europas die Vorherrschaft übernehmen kann. Geschehen ist das bereits in der Zentralafrikanischen Republik, ebenfalls traditionelles Einflussgebiet Frankreichs und Schauplatz bereits mehrerer EU-Militäreinsätze seit 2017 sichern dort russische Beratung, Rüstungslieferungen und Söldner der Wagner-Truppe das Überleben der Regierung, die in diesem Fall gewählt wurde. In der Studie der Informationsstelle Militarisierung vom August 2021 unter dem Titel »Der Wettstreit um Zentralafrika« hieß es bereits, Russland demonstriert in der Zentralafrikanischen Republik, wie auch in Libyen und Syrien, dass es in der Lage ist, autoritäre Präsidenten gegen innenpolitischen Druck zu unterstützen, womit es nahe an den Interessen lokaler Potentaten ist. Russland macht für sich als Alternative zu westlichen Unterstützern in der Zentralafrikanischen Republik Werbung und könnte so das Interesse anderer autoritärer Regierungen wecken, um so weiteren Einfluss in der Region zu erlangen und gegebenenfalls Frankreich den Rang abzulaufen. Eben dies deutet sich nun nach Mali und Burkina Faso an. Hier soll unmittelbar nach dem Putsch vom 24. Januar 2022, der auch sonst einige Ähnlichkeiten zu Mali aufweist, ein Angebot aus dem Umfeld der Wagner-Gruppe zur Unterstützung, Stabilisierung der dortigen Putschregierung erfolgt sein. Das Dilemma der EU verschärft sich dadurch, dass Russland in ihrem vermeintlichen Hinterhof letztlich sehr ähnlich vorgeht wie zuvor die EU und man dieses Vorgehen deshalb gar nicht so leicht anprangern kann. Auch die EU hat auf Einladung von Putschregierungen Truppen stationiert und militärische Ausrüstung geliefert oder diese zumindest nach Machtübernahme des Militärs nicht beendet. Auch Frankreich und die EU haben in den betreffenden Ländern eine militärische Bekämpfung des Terrorismus propagiert und durchgeführt und damit den Autoritarismus befördert. Sie beschrieben sich dabei als Teil einer internationalen Gemeinschaft bzw. eines internationalen Krisenmanagements und tatsächlich basierte die Legitimierung ihrer Einsätze wesentlich auf dem Mandat der UN-Truppe MINUSMA, die von Russland mitgetragen wurden. Wenn nun Russland mit ähnlichen Mitteln wie die EU beim internationalen Krisenmanagement die Führung übernimmt, kann man dies kaum als Aggression darstellen. Aktuell behilft sich die europäische Politik damit, insbesondere mit Verweis auf die Zentralafrikanische Republik, auf die dort vermeintlich von der Wagner-Einheit begangenen Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen und deren Charakter als Söldner zu unterstreichen. Beides hat eine gewisse Berechtigung. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass auch die französischen Truppen in Mali keineswegs zimperlich vorgingen und unter anderem Anfang 2021 eine Hochzeitsgesellschaft bombardiert hatten. Auch von der malischen Armee wurde in all den Jahren, in denen sie Unterstützung von der EU erhielten, immer wieder Massaker begangen. Der Unterschied in der hiesigen Berichterstattung scheint allerdings darin zu bestehen, dass die lokalen Kräfte in dem einen Fall trotz der europäischen Unterstützung und im anderen Fall wegen der russischen Unterstützung Menschenrechtsverletzungen begehen. Dass es sich bei den bewaffneten russischen Kräften in Mali um Söldner handelt, dementiert die dortige Putschregierung, scheint jedoch glaubwürdig. Bemerkenswert ist aber die Betonung des spezifischen Begriffs Söldner. In diesem Zusammenhang, während bei westlichen Interventionen meist eher von Beratern, Ortskräften oder Contractors die Rede ist, all dies soll das russische Vorgehen nicht verharmlosen. Es ist ebenso zu kritisieren wie das vorangegangene auf militärische Mittel setzende und vor Ort den Autoritarismus stärkende Engagement Deutschlands und der EU. Und ebenso wie dieses zielt es nicht primär auf den Schutz von Menschen oder andere humanitäre Ziele ab, sondern auf schnöde Geopolitik. Dies wird in den kommenden Wochen umso deutlicher werden, wenn europäische Politikerinnen die Fortsetzung ihrer Truppenpräsenz damit begründen, dass man Russland nicht das Feld überlassen dürfte. Das Gefährlichste am russischen Vorgehen ist dessen kurzfristiger Erfolg. Mit einigen hundert Söldnern und Soldaten und einigen Informationskampagnen droht es Frankreich und der EU, in deren klassischen Einflussbereich den Rang abzulaufen. Dies ist auch eine grandiose Demütigung der nach Geltung strebenden EU, nachdem die westliche Wertegemeinschaft schon in Syrien eine schwere Schlappe einstecken musste, weil Russland intervenierte. Eine Retourkutsche zur Zurückdrängung des russischen Einflusses wird immer wahrscheinlicher und womöglich hat die Eskalation rund um die Ukraine auch tatsächlich mehr mit Syrien, Mali und der Zentralafrikanischen Republik zu tun, als bisher diskutiert wird. Aber auch davon abgesehen könnte sich Russlands aktuell hochgradig effektiv wirkender Einflussgewinn auf dem afrikanischen Kontinent auch selbst als Pyrrhussieg entpuppen. Denn auch Russland wird es nicht mit ein paar hundert Soldaten schaffen, die Probleme und Konflikte in der Region zu lösen, auch wenn entsprechende Hoffnungen vor Ort nun geweckt sind. Auch in der Zentralafrikanischen Republik zeigt sich zunehmend, dass Russland zwar eine autoritäre Regierung in der Hauptstadt stabilisieren kann, mehr aber auch nicht. Enttäuschte Hoffnungen führen dort zu einer wachsenden Ablehnung der russischen Präsenz. Es ist durchaus realistisch, dass auch in Mali und der ganzen Sahelregion die Stimmung wieder kippt und das russische Engagement auf Dauer zu teuer wird. Wünschenswert wäre, dass bis dahin andere Mittel gefunden und entwickelt werden, um die Probleme zu lösen, sowohl in der EU wie auch vor Ort. Militärisch ist dort nichts zu gewinnen. Gleich nach der Musik schauen wir in die kurdischen Autonomiegebiete in Nordsyrien und im Nordirak. Unser zweiter Artikel ist von der Internetplattform für Netzkultur Telepolis und befasst sich mit der beschwiegenen, wiederholten Militärintervention in Nordsyrien und Nordirak. Der Artikel ist vom 6. Februar und heißt Türkische Militäroperation und IS-Terror in Nordsyrien und im Nordirak. Die Türkei bombardiert Selbstverwaltungsgebiete, dem Islamischen Staat gefällt das und der Westen schaut nur wie gebannt auf Russland und die Ukraine. Die Türkei hat vergangene Woche eine neue Militäroperation mit dem Namen Winteradler im Norden Syriens und des Iraks gestartet. Am Dienstagabend griff die türkische Armee mit Kampfbombern mehrere Gebiete in Nordsyrien, darunter eine Elektrizitätsstation bei Derik, an. Zeitgleich gab es Angriffe auf das jesidische Siedlungsgebiet Shingal und das Flüchtlingscamp Maxmur im Nordirak. Die Türkei begründete die völkerrechtswidrigen Angriffe wie immer mit dem Kampf gegen die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK. Tatsächlich wurden zivile Infrastruktureinrichtungen und die Zivilbevölkerung bombardiert. In Derik wurden 4 Mitglieder der Syrian Democratic Forces, SDF, auf der Elektrizitätsstation getötet und 5 weitere Menschen verletzt. Wegen der vermehrten Angriffe der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, werden wichtige Infrastruktureinheiten dort mittlerweile militärisch bewacht. In Berlin macht sich der Verein Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg, Derik e.V., große Sorgen um die mobile Klinik im Umland von Derik, die er gemeinsam mit der Frauenstiftung WJAS betreibt. Wir sind schockiert über die aktuelle Situation in Nordsyrien. Dort liegt auch unsere Partnerstadt Derik, die nach ersten Meldungen des Städtepartnervereins auch von der aktuellen Eskalation betroffen ist, erklärte am Mittwoch die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann. Sie sprach der Partnergemeinde Solidarität aus. Die Zivilbevölkerung darf nicht unter militärischen Auseinandersetzungen leiden, so Herrmann. Von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Grüne, verlangte der Verein eine klare Positionierung. Es kann nicht sein, bei Menschenrechtsverletzungen aus geopolitischem Kalkül mit zweierlei Maß zu messen. Wir nehmen die Außenministerin beim Wort, in der Außenpolitik die Menschenrechte zum Maßstab ihres Agierens zu nehmen. Wir erwarten, dass sich unsere Außenministerin schützend vor unsere Partnerstadt stellt. Einen Tag später wurden im Dorf Ain Diwa im äußersten östlichen Zipfel Nordsyriens mehrere Dorfbewohner durch türkische Granatwerfer verletzt. Berichten zufolge flieht die Bevölkerung aus Ain Diwa. Die türkischen Angriffe erstreckten sich zeitgleich entlang der türkisch-syrischen Grenze vom äußersten Nordosten bis in die nordwestliche Scheba-Region. Bei Ain Issa gab es einen Drohnenangriff auf ein Dorf. Bei einem Artillerieangriff bei Til Temir wurde ein Soldat der syrischen Regierung verletzt. In der Gemeinde Zirgan wurde eine Frau schwer verletzt. Die wichtige Verbindungsstraße M4 wurde wiederholt bombardiert. In der Scheba-Region gibt es Angriffe auf den Staudamm Tel Rifat und mehrere Dörfer. In 2 Dörfern bei Manbi schlugen insgesamt 19 Mörsergranaten ein, berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF. Am Samstag wurde erneut türkischer Beschuss auf ein Dorf bei Manbi gemeldet. Im Nordirak wurde das unter Schutz der Vereinten Nationen stehende Flüchtlingscamp Maxmur von türkischen Kampfjets angegriffen. Es gab 2 Tote und mehrere Verletzte. Das von rund 12.000 Menschen bewohnte und selbstverwaltete Camp besteht seit den 1990er Jahren, als viele Kurden aus dem Südosten der Türkei vertrieben wurden. Seit 2017 ist das Camp immer wieder Ziel von türkischen Luftangriffen. In der nordirakischen Chingal-Region, dem Siedlungsgebiet der Jesiden, flog die türkische Luftwaffe ebenfalls mehrere Angriffe. Im Shingal sind mehrere deutsche Hilfsorganisationen im Wiederaufbau engagiert, um den Jesiden, gegen die der IS 2014 einen Vernichtungsfeldzug gestartet hatte, eine Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. Durch die ständigen Drohnenangriffe der Türkei auf die jesidische Bevölkerung werden viele Geflüchtete an der Rückkehr in ihre Heimatdörfer gehindert. Die türkische Regierung scheint die jesidische Bevölkerung im Shingal wie auch die multiethnische Bevölkerung Nordostsyriens allesamt als Terroristen zu betrachten, liest man die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das türkische Verteidigungsministerium verlautbarte, dass die Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus für die Sicherheit des Landes und der Nation entschlossen fortgesetzt würden, bis der letzte Terrorist neutralisiert ist. Die türkische Regierung sieht ihre Angriffe auf zivile Einrichtungen in Nordsyrien und Nordirak nicht im Widerspruch zum Völkerrecht, obwohl es aus diesen Regionen keine nennenswerten Angriffe auf die Türkei gibt. Die internationale Gemeinschaft, auch Deutschlands neue Regierung, scheint damit kein Problem zu haben, schweigt und lässt Erdogan gewähren. Die Berichterstattung in den deutschen Leitmedien liest sich oft wie aus Ankara diktiert. Da lässt man das türkische Verteidigungsministerium berichten, wie viele Menschen bei ihren Angriffen ums Leben kamen und dass es sich um Selbstverteidigung handele. Die betroffene Selbstverwaltung von Nordostsyrien oder die Räte im Shingal kommen nicht zu Wort. In fast allen Artikeln wird auf die PKK hingewiesen und indirekt die SDF und deren kurdische Einheiten YPG und YPJ mit der PKK gleichgesetzt, indem man sich auf die regierungsamtliche Sichtweise der Türkei beruft. Der türkische Staat bezeichnet die SDF als Ableger der Terrororganisation PKK. Diese jahrzehntelange Konnotation Kurden gleich PKK gleich Terror garantiert türkisches Wohlwollen, ist konform mit deutscher Staatsräson und hält sich wie zäher Schleim in den Köpfen der Leser und Behörden. Auch in einem Artikel der Zeit wird dies deutlich. Die türkischen Streitkräfte feuerten seit Dienstagabend mehr als 40 Raketen und Granaten auf die kurdisch kontrollierten Gebiete in Nordsyrien ab. Die Bombardierungen richten sich gegen Stützpunkte, Trainingslager und Unterkünfte von PKK und YPG. Es folgt eine ausführliche Beschreibung, wie viele Dörfer mit wie viel Munition bombardiert wurden, ohne dass hinterfragt wurde, ob die türkischen Äußerungen der Realität entsprechen. In der ARD Berichterstattung über den Ausbruchsversuch von IS-Terroristen im Sina-Gefängnis in Hasaka am 20. Januar werden die syrischen demokratischen Kräfte, SDF, nicht namentlich genannt, sondern als Kurdenmilizen, kurdische Kämpfer, kurdische Truppe oder kurdisch dominiert bezeichnet. Dadurch wird unterschlagen, dass es bei den SDF viele ethnisch oder konfessionell organisierte Militäreinheiten, wie zum Beispiel armenische, arabische, turkmenische oder christliche Einheiten gibt. So beteiligte sich beispielsweise die armenische SDF-Einheit Nuba Osanyan an der Niederschlagung des Gefängnisaufstandes. In einigen Regionen überwiegt der Anteil der arabischen SDF-Mitglieder sogar, da immer mehr arabische Stämme die demokratische Selbstverwaltung unterstützen und Funktionen auf allen Ebenen übernehmen. Indem die Zusammensetzung des Militärs und der Selbstverwaltung auf Kurden reduziert wird, wird das Framing der türkischen Propaganda von den kurdischen Terroristen oder Separatisten bedient. Dieser in Deutschland erzeugte Eindruck verleiht letztlich nicht nur der türkischen, sondern auch der IS-Propaganda Glaubwürdigkeit. Zudem ist das Verschweigen der multiethnischen Zusammensetzung der SDF eine Diskriminierung all jener Araber, Turkmenen, Suryoye und Armenier, die sich im Kampf gegen den IS in Lebensgefahr begeben oder ihrer im Kampf gegen den IS gefallenen Angehörigen gedenken. Schließlich haben alle Bewohner der Region unter den Gräueltaten des IS gelitten. So wie viele Ethnien und Religionsgemeinschaften in Nordsyrien für die deutschen Medien anscheinend nicht existent sind, wird auch die Rolle der Türkei in der Planung und Vorbereitung der IS-Angriffe auf das Gefängnis in Hasaka verschwiegen. Beispielsweise wurden arabische und christliche Einheiten der SDF, die auf dem Weg nach Hasaka waren, um zu helfen, von türkischen Drohnen angegriffen. Bei der erfolgreichen Abwehr des IS-Angriffs wurden 121 Angehörige des SDF und Beschäftigte des Gefängnisses getötet. Bei dieser Attacke und den nachfolgenden Kämpfen zwischen Kurden und IS-Kämpfern wurden mehrere hundert Menschen getötet. In Al-Malikiyya, Anmerkung der Verfasser, Derik, hatten am Dienstag hunderte Menschen an der Beisetzung getöteter kurdischer Kämpfer teilgenommen, berichtete das Portal des Senders NTV. In diesem kurzen Satz werden gleich zwei Bilder bedient. Es existieren in der Region nur Kurden, die gegen den IS kämpfen, und die Mitglieder des IS sind nur Kämpfer, die mit den kurdischen Kämpfern sprachlich gleichgesetzt werden. Eine fatale Botschaft, die den IS wie auch die türkische Propaganda befeuert. Statt an einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Region mitzuwirken, befeuert die Türkei den Krieg in Syrien, indem sie dem IS Schützenhilfe gibt. Das ist auch eine Gefahr für Deutschland. Während die westliche Welt auf die Ukraine und Russland schaut, nutzt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Gunst der Stunde, um im Nahen Osten Fakten zu schaffen und auf Kosten der Bevölkerung Nordsyriens von seinen innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken. Obwohl es allgemein bekannt und hinreichend belegt ist, dass die Türkei den IS auf allen Ebenen unterstützt, widerspricht Charles Lister von der Nahost-Denkfabrik MEI in den USA dem Vorwurf der SDF, die Türkei habe Teile Nordsyriens zu sicheren Rückzugsgebieten für den IS gemacht. Schließlich konnten ja vor 2 Wochen 300 IS-Kämpfer an allen SDF-Kontrollposten vorbei zum Gefängnis in Hasaka mitten im SDF-Gebiet in Osten Syriens vorstoßen, um Gesinnungsgenossen zu befreien. Trotzdem behaupte niemand, dass die Kurden dem IS geholfen hätten, wird Lister im Tagesspiegel zitiert. Der angebliche Terrorexperte scheint nicht gut informiert zu sein, denn es gibt Aufnahmen von festgesetzten IS-Terroristen, die gestehen, aus den türkisch besetzten Gebieten mit Hilfe der Türkei den Aufstand von langer Hand geplant zu haben. IS-Chef Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi alias Abdullah Kardasch alias Haji Abdullah, auf den die USA 2020 ein Kopfgeld in Millionenhöhe auslobte, ist tot. Als US-Elitesoldaten vergangene Woche das Anwesen angriffen, kam al-Quraishi, wie der ehemalige IS-Chef al-Baghdadi 2019, einer Festnahme zuvor und sprengte sich und seine Familie in die Luft. Laut US-Präsident Joe Biden soll al-Quraishi auch für den IS-Angriff auf das Gefängnis in Hasaka verantwortlich gewesen sein. Al-Quraishi lebte unbehelligt, nur wenige hundert Meter von der türkischen Grenze entfernt. In unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses im Dorf Atme in der Region Idlib sollen sich drei türkische Militärstützpunkte befinden. Al-Quraishis Anwesen ist nur wenige Kilometer von der ehemaligen Residenz des IS-Führers al-Baghdadi entfernt. Unwahrscheinlich, dass der türkische Geheimdienst und die in Idlib regierende islamistische Miliz Hayat Tahrir al-Sham, HTS, nichts davon wusste. Auch wenn Charles Lister meint, HTS könnte nicht jeden Einwohner von Idlib überwachen. Während die Bundesregierung und auch die USA mit deutlicher Sprache gegen die Autokraten in Osteuropa, wie etwa in Belarus und aktuell gegen Russland im Ukraine-Konflikt, Stellung bezieht, lässt sie im Nahen Osten Autokraten wie Erdogan freie Hand bei völkerrechtswidrigen Interventionen in seinen Nachbarländern Syrien und Irak. Wo bleibt der Aufschrei der Grünen Parteibasis? Außenpolitik soll mit Menschenrechten vereinbar sein, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. Sind nur die Angriffe auf zivile Einrichtungen wie die Stromstation im nordsyrischen Derik, das Flüchtlingscamp Maxmur oder das jesidische Shingal-Gebiet im Nordirak mit Menschenrechten vereinbar? Seit Jahren bittet die demokratische Selbstverwaltung in den umkämpften Gebieten um Unterstützung beim Aufbau eines demokratischen und dezentral organisierten Systems, damit die Grundversorgung der Bevölkerung gewährleistet wird, Fluchtursachen verhindert und vor allem der Zulauf zum IS aus wirtschaftlichen Gründen verhindert wird. Solange nichts in dieser Richtung passiert, bleibt die Terrormiliz IS ein langfristiges Problem, sagt der Außenbeauftragte der Selbstverwaltung, Abdul Karim Omar. Der Angriff auf das Gefängnis in Hasaka war nach seiner Meinung Teil eines ausgeklügelten und umfassenden Plans, an dem der türkische Staat und seine Söldner in den besetzten Gebieten Nordsyriens von der Planung über die Logistik bis hin zum Truppennachschub und nachrichtendienstliche Aufklärungsarbeit aktiv beteiligt waren. Es sei Realität, dass der IS sich in Syrien, im Irak und in den von der Türkei besetzten Gebieten reorganisiert und versucht, in seinem ehemaligen Kerngebiet wieder Fuß zu fassen. Durch die Schließung des Grenzübergangs Til Kocher, arabisch al-Yarubir, im Osten zum Irak, kann der Bedarf an humanitärer Hilfe in der Region nicht gedeckt werden. Die dadurch und durch das Embargo verursachte Armut bietet dem IS einen ideologischen Nährboden, wenn nicht schnell die wirtschaftliche Entwicklung Nord- und Ostsyriens gefördert wird. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, schließt aber nach wie vor mit dem Blick auf die Türkei Wiederaufbauprojekte in der Region aus. Seit Jahren fordert die Selbstverwaltung auch ein internationales Sondergericht vor Ort zur Verurteilung der IS-Terroristen. Dies hätte den Vorteil, dass Beweise und Zeugen vor Ort sind. Doch dieser Vorschlag stieß auf taube Ohren. Die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke stellte in der letzten Legislatur einen Antrag, um die umgehende Rückholung der in Nord- und Ostsyrien inhaftierten deutschen IS-Mitglieder samt ihren Familienangehörigen und ihre Überstellung an die hiesige Justiz zu fordern. Der Antrag wurde von der Regierungsfraktion CDU, CSU und SPD sowie der FDP und AfD abgelehnt. Dass die Herkunftsstaaten nicht gewillt sind, ihre in Nordsyrien inhaftierten IS-Terroristen zurückzunehmen, ist ein deutliches Statement. Die Terroristen und ihre Angehörigen sollen unter den katastrophalen Haftbedingungen in den Gefängnissen und Lagern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag schmoren. Dass sie dadurch erst recht eine neue IS-Generation heranziehen, scheint nicht zu interessieren. Der Außenbeauftragte der Selbstverwaltung hält fest, solange es für Syrien in Anbetracht der realen Situation keine Lösung im Rahmen des Aufbaus eines demokratischen und dezentral organisierten Systems gibt, wird der IS ein langfristiges Problem bleiben. Ein Wiedererstarken der Miliz wird nicht zu verhindern sein. Solange es für Syrien in Anbetracht der realen Situation keine Lösung im Rahmen des Aufbaus eines demokratischen und dezentral organisierten Systems gibt, wird der IS ein langfristiges Problem bleiben. Ein Wiedererstarken der Miliz wird nicht zu verhindern sein. In unserem letzten Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik stellen wir einen Artikel aus einer in diesem Magazin geführten Debatte zum Bürgergeld vor. Der Artikel heißt Bürgergeld statt Hartz IV – die ignorierte Armut. Die Ampelkoalition benennt Hartz IV in Bürgergeld um und übertünnt damit die gravierenden Probleme der Grundsicherung, kritisierte Maike Rademacher in der Januarausgabe der Blätter. Diese Kritik teilen die Sozialwissenschaftler Wiebke Schröder und Jonas Pieper. Allerdings widersprechen sie entschieden Rademachers Aussage, mehr Geld für Hartz-IV-Beziehende ändere nichts an deren Situation. Hartz IV ist eine Großbaustelle und die bisher von der Ampel angestrebten Veränderungen gehen das Problem im Kern nicht an. Dieser Aussage von Maike Rademacher folgen wir. Doch mit dem Versuch der Autorin, die finanzielle Not von Millionen Grundsicherungsbeziehenden auszublenden, trennen sich argumentativ unsere Wege. Rademacher hält mehr Geld für Betroffene für einen paternalistischen Ansatz und kann daher auch in einer Erhöhung der Regelsätze keine wesentliche Verbesserung erkennen. Denn mit lediglich mehr Geld, ob 5,50 Euro oder 500 Euro, wird Hartz IV eher zementiert als aufgelöst. Das zeigt deutlich, die Armut, die Hartz IV produziert, zählt aus Rademachers Sicht nicht zu den entscheidenden Problemen des Systems. Das aber ist ein großes Versäumnis. Zunächst ist es ein Missverständnis, davon auszugehen, dass die Ampel die brutalen Härten von Hartz IV in finanzieller Hinsicht hinter sich lassen möchte. Ganz im Gegenteil müssen wir aufgrund des Koalitionsvertrags annehmen, dass die Regierungsparteien die bisherigen Regelsätze mit dem Bürgergeld fortschreiben wollen. Sie sehen sich bisher nicht einmal dazu veranlasst, die zusätzlichen Kaufkraftverluste der Ärmsten wirksam abzumildern. Während die Verbraucherpreise seit dem Winter 2020 um mehr als 5% angestiegen sind, beträgt die Regelsatzanpassung zu Beginn des Jahres gerade einmal 0,7%. Ein Gutachten im Auftrag des Paritätischen Gesamtverbandes warnt deshalb davor, dass die seit Januar geltende Regelsatzhöhe verfassungswidrig ist. Erst Mitte Januar kündigte der grüne Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck immerhin eine Kompensation für die rasant gestiegenen Energiepreise an. Der Hartz-IV-Regelsatz für eine alleinlebende Person liegt seit Januar 2022 bei 449 Euro. Damit muss diese Ausgaben für Lebensmittel, Strom, Körperpflege, Kommunikation und Kleidung decken. Die Miete und Heizkosten werden gesondert übernommen. Bricht man die Summe auf die Bereiche herunter, aus denen sie sich zusammensetzt, veranschaulicht dies den permanenten Mangel. So sind für Lebensmittel 156 Euro im Monat vorgesehen, also rund 5 Euro pro Tag. Für eine gesunde Ernährung nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung reicht das mitnichten aus. Die Diskrepanz zwischen dem Hartz-IV-Betrag und dem, der in der Bevölkerung als notwendig erachtet wird, laut einer Forsa-Umfrage rund 300 Euro im Monat, ist gewaltig. Auch in anderen Bereichen liegen die Beträge fern der finanziellen Realitäten. Für Strom stehen rechnerisch 38 Euro zur Verfügung, während das Vergleichsportal Check24 jüngst in der Grundversorgung monatliche Stromkosten in Höhe von durchschnittlich 50 Euro kalkulierte. Je nach Region und Haushaltstyp fällt die Unterdeckung auch deutlich höher aus. So errechnete die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 2018 für eine Alleinerziehende mit Kind eine Unterversorgung beim Strompreis von bis zu 52 Euro im Monat. Betroffene müssen dann, um ihre Stromkosten decken zu können, an anderer Stelle einsparen. Da die Regelsätze insgesamt nicht bedarfsdeckend sind, ist das Risiko hoch, dass Grundsicherungsbeziehende ihre Stromrechnung schlicht nicht mehr bezahlen können. Ihnen droht im schlimmsten Fall eine Stromsperre mit weiteren schwerwiegenden Folgen. Drittes Beispiel für den Mangel im Hartz-IV-System: Mobilität. Die hierfür monatlich vorgesehenen 40 Euro reichen bei weitem nicht aus, um die dafür anfallenden Kosten zu decken. Selbst wer das Glück hat, in einer Gegend mit einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr zu leben, kann mit dieser Summe schwerlich die Ausgaben bestreiten, die für ein reduziertes Monatsticket, die ein oder andere Fernfahrt im Jahr und beispielsweise ein Fahrrad anfallen. Weitaus auswegsloser stellt sich die Lage für all jene dar, die auf dem Land fernab einer solchen Infrastruktur leben. Die kleingerechneten Regelsätze bedeuten somit Entbehrung und Ausgrenzung oder kurz Armut. Selbstverständlich ist dies nicht das einzige Problem bei Hartz IV. Die Kürzung des Existenzminimums durch Sanktionen, eine unzureichende psychosoziale Betreuung oder der strikte Vermittlungsvorrang tragen zu einem System bei, das eben nicht vorrangig der Hilfe und Unterstützung dient. Doch beim Blick in die Praxis wird deutlich, die materiellen Entbehrungen eines Lebens in Hartz IV sind ein zentrales Problem. Denn Schulden hängen, anders als Rademacher es behauptet, sehr wohl auch mit den finanziellen Engpässen in Hartz IV zusammen. Und gerade auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen stellt es eine enorme Belastung dar, wenn das Geld nicht ausreicht, um sicher durch den Monat zu kommen. Geld ist die Schlüsselressource zur gesellschaftlichen Teilhabe. Wessen Einkommen, ganz gleich, ob man es aus Erwerbsarbeit, aus Sozialleistungen oder aus beiden erzielt, eine gewisse Grenze unterschreitet, hat es hierzulande schwer, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dann ist kein noch so kurzer Urlaub mehr möglich, steht die Essenseinladung an FreundInnen in Frage und auf das Kinderfahrrad muss ebenfalls lange gespart werden. Wo die Armutsgrenze genau verläuft, hängt vom gesellschaftlichen Wohlstand ab. Je reicher eine Gesellschaft insgesamt ist, desto höher liegen die Preise und desto mehr Geld braucht jeder Einzelne, um am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. 2020 lag die empirisch ermittelte Armutsgrenze für eine alleinstehende Person hierzulande bei 1.126 Euro. 16,1% oder rechnerisch 13,4 Millionen Menschen gelten demnach als einkommensarm, darunter knapp 3 Millionen Kinder und Jugendliche. Von den erwachsenen Armen sind mehr als ein Drittel aktuell erwerbstätig. Ein knappes weiteres Drittel bezieht Rente oder eine Pension. 35% der erwachsenen Armen sind erwerbslos, darunter ein großer Teil, der dem Arbeitsmarkt aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig nicht zur Verfügung steht, beispielsweise wegen der Betreuung kleiner Kinder, der Pflege älterer Menschen oder wegen einer Ausbildung bzw. Weiterqualifikation. Diese Zahlen zeigen bereits deutlich, dass eine Armutspolitik, die sich lediglich darauf konzentriert, Menschen in Arbeit zu bringen, unweigerlich zu kurz greift. Seit Mitte der 2000er Jahre ist daher auch die Armutsquote um 2 Prozentpunkte gestiegen. Lag sie 2006 bei 14%, kletterte sie bis 2019 auf 15,9% und im Pandemiejahr 2020 auf 16,1%. Noch nie wurde auf der Datenbasis des Mikrozensus eine höhere Armutsquote in Deutschland gemessen. Das ist die wirkliche Großbaustelle, die es anzugehen gilt. Die Bilanz der Armutspolitik der vergangenen 15 Jahre fällt somit alles andere als gut aus. Viel zu viel wurde auf eine Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik gesetzt, die Armut höchstens mittelfristig reduzieren können und in keinem Fall dazu geeignet sind, Armut im Hier und Jetzt abzuschaffen. Eine gute Bildungspolitik, die sozialen Aufstieg ermöglicht, ist ohne Frage wichtig und wird vielerorts schmerzlich vermisst. Doch hilft sie akut keinem Kind, das derzeit in Armut aufwächst. Und eine arbeitsmarktpolitische Armutsbekämpfung setzt darauf, die Vermarktungsfähigkeit der Arbeitskraft zu steigern, wie es auch Maike Rademacher in ihrem Text vorschlägt. Dies zum Schwerpunkt der Armutsbekämpfung zu machen, ist jedoch ein Irrtum. Denn wie gezeigt, sind erwachsene Arme zum Großteil gar nicht arbeitslos. In der großen Mehrheit sind sie RentnerInnen oder zu geringfügigen Löhnen beschäftigt. In der Pandemie gelang es der Großen Koalition immerhin, eine weitaus größere Armut zu verhindern, die angesichts des massiven wirtschaftlichen Einbruchs und des rasanten Anstiegs der Arbeitslosigkeit drohte. Unter den zahlreichen Hilfsmaßnahmen wirkte hier insbesondere das Kurzarbeitergeld überaus positiv. Gemeinsam mit dem Arbeitslosengeld I wurden so zwar Einkommenseinbußen nicht verhindert, sehr viele Menschen konnten allerdings vor dem Abrutschen in die Armut geschützt werden. Nicht zuletzt angesichts dieser positiven Bilanz der Leistung des Arbeitslosengeldes I, mit der ein rasanter Anstieg der Armut vermieden werden konnte, ist die von Rademacher behauptete Ähnlichkeit der Situationen im SGB II und SGB III irreführend. Gewiss ist das Arbeitslosengeld I nicht immer armutsvermeidend, wofür ein Mindestarbeitslosengeld oberhalb von Hartz IV eine passende Lösung wäre. Aber seine positiven armutspolitischen Effekte sind offensichtlich. Die Leistungen des SGB II sind dagegen in fast allen Fällen derzeit nicht armutsfest. Im besonderen Kontrast dazu steht deshalb auch, wie wenig die Große Koalition für bereits arme Menschen übrig hat. Erst ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie und nur unter erheblichem öffentlichem Druck aus der Zivilgesellschaft rang sich die Bundesregierung im Februar 2021 dazu durch, allen Grundsicherungsberechtigten eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 150 Euro zu zahlen. Die laufenden und gestiegenen Kosten, die durch eingeschränkte Hilfsangebote für Masken, Hygieneartikel und gestiegene Lebensmittelpreise anfielen, konnten dadurch allerdings bei weitem nicht ausgeglichen werden. Der armutspolitische Handlungsdruck für die neue Bundesregierung ist also groß. Und tatsächlich haben die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag einige Maßnahmen verabredet, die zu einer Senkung der Armut beitragen könnten. Zuallererst ist hier die Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 9,82 Euro auf 12 Euro pro Stunde zu erwähnen, was zu deutlichen Einkommenszuwächsen im unteren Lohnbereich führen wird. Zudem sollen die Kindergrundsicherung und der vorübergehende Sofortzuschlag die Kinderarmut senken. Ob dies gelingt, wird indes von der genauen Ausgestaltung abhängen, insbesondere von der Bereitschaft, Mehrausgaben zu finanzieren. Auch Verbesserungen beim Wohngeld, BAföG und den Erwerbsminderungsrenten könnten Armut hierzulande bekämpfen. Allerdings drohen die positiven Effekte in der Dynamik der Armutsentwicklung unterzugehen, sollte die Ampelkoalition zentrale armutspolitische Maßnahmen ausklammern. Dazu zählen ein besserer Schutz vor Armut durch die Arbeitslosenversicherung, eine Mindestrente gegen Altersarmut und eine effektive Politik zur Mietpreisdämpfung. Eine wirksame Armutspolitik kommt außerdem nicht umhin, die Regelsätze in der Grundsicherung signifikant zu erhöhen. Nach Berechnungen der Paritätischen Forschungsstelle müssten sie auf deutlich über 600 Euro ansteigen, um armutsfest zu sein, um also die finanzielle Härte von Hartz IV tatsächlich abzuschaffen. Sollte die Ampel diese entscheidende Baustelle, die Armutssätze in der Grundsicherung, allerdings nicht angehen, kann von einer Überwindung von Hartz IV im Sinne der Betroffenen nicht die Rede sein. Das war der linke Medienspiegel im Februar 2022. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org. Und tschüss.